Are you right here, Danielle? Ah, bist du schon wach, Daniel? Barely. Ja, mehr oder weniger, sagt er. Mehr oder weniger. I think it's almost time to take a nap again. Dabei denke ich, ist es schon fast Zeit, wieder eine Siesta zu machen. Motion. Aber hör zuerst dieser Andacht zu. You didn't say good morning. Wir haben noch nicht guten Morgen gesagt. Morning. Guten Morgen. You know, last time I traveled from Europe to Brazil. Wisst ihr, das letzte Mal, als ich von Europa nach Brasilien reiste? You actually have to go through, like, when you arrive in Sao Paulo. Wenn man da in Sao Paulo ankommt, your luggage. Da kann man das Gepäck abholen, after you pass through migration. Nachdem man die Migration passiert hat. And you go through this, like, where you go through the custom. Und dann geht man durch den Zoll. And there is a guy, a custom border control sitting there. Und da saß ein Mann, ein Zollbeamter auf seinem Stuhl. Walking through there with their luggage, thousands of people. Und alle Leute gingen da vorbei, tausende von Leute. Like many times, you know, five aeroplanes arrive at the same time, and my plane had over 400 seats. Mein manchmal kommen ja 5 Flugzeuge aufs Mal an und schon mein Flugzeug hatte mehr als 400 Sitze. So many people. So viele Leute. So I'm walking through there with my trolley and my luggage. Und da war auch ich mit meinem Gepäck und meinem Handgepäck. See that every single person walks by this border control who sits in his little chair. Und ich sah, dass jede einzelne Person bei diesem Zollbeamten, der da aus seinem Stuhl saß, vorbeiging. Und er schaute in seinen Computer, um zu schauen, ob es Leute gibt, nach denen sie Ausschau halten. Just walk without stop. Und die Leute gingen da hindurch, ohne anzuhalten. Und ein paar Leute waren nervös, weil sie wussten ja, dass sie Sachen hatten, die sie eigentlich nicht haben durften in ihrem Koffer. But everybody just tries to pass through as quick as possible. Aber jeder versuchte, so schnell wie möglich da durchzukommen. So I walked through that. Also ich war da auch am Durchgehen, aber dann habe ich angehalten. Und ich habe diesen Zollbeamten angeschaut. Morning, sir. Und habe gesagt, guten Morgen. And he looked at me and he smiled. Und er schaute mich an und hat gesmiled. The first person whoever said good morning to me. Und er hat gesagt, ihr seid die erste Person, die mir guten Morgen gesagt hat. And he said, thank you. Weil niemand sagt je guten Morgen. Vielen Dank. Guten Morgen. So, guten Morgen. Let's talk about the Holy Spirit. Okay, lass uns über den Heiligen Geist reden. The Holy Spirit is referred to by personal pronouns. Der Heilige Geist wird mit Personalpronomen bezeichnet. You, he, they. Du, er. No, that shows that he is a person. That's another. Und das zeigt, dass er eine Person ist. Das ist ein anderer Beweis. We've already talked a lot of John 16 because of course it talks about the Holy Spirit. Und wir haben schon viel über Johannes 16 geredet, weil klar, da spricht es über den Heiligen Geist. Verse 7 tells us that. Und der Vers 7 sagt uns: Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Also Johannes 16, 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Und dann sagt es das. I will send him to you. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, the world of sin, righteousness and judgment. Wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vor dem Gericht. It's Also es ist nicht eine Kraft, eine Macht, sondern ein Er. So durch die Bibel hindurch sehen wir, dass er ganz klar als eine Person bezeichnet wird, als Er. Not it. Nicht das. People, you have to do what it takes to relate to him as a person. Und Leute, ihr müsst alles machen, was ihr könnt, um mit ihm wirklich als Person in Verbindung zu treten. I have a soccer ball in my yard. Ich habe einen Fußball in meinem Garten. If I don't play with the soccer ball, und wenn ich nicht mit diesem Fußball spiele, that soccer ball is never going to be personally offended or hurt. Dann wird dieser Fußball nie beleidigt oder verletzt sein. Why does Reinhard ignore me? Wieso ignoriert mich Reinhard? I also have a son. Aber ich habe auch einen Sohn. If I don't play with my son, und wenn ich nicht mit meinem Sohn spiele, will be hurt. dann wird er verletzt sein. Be personally offended. Er würde sich zutiefst verletzt fühlen. So it is very, and we always have to remind ourselves. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer daran erinnern. Because he is a person, he longs and he desires us to real fast to relate to. Dass, weil er eine Person ist, sehnt er sich danach, mit uns in Beziehung zu treten. Is a he. Er ist ein Er. Not an it. Und nicht ein Etwas. We're going to talk about different titles and symbols of the Holy Spirit. Und morgen werden wir über verschiedene Titel oder Symbolen vom Heiligen Geist reden. Und das ist auch sehr wichtig. Because of the whole Hebrew mindset and culture. Weil im ganzen hebräischen Verständnis und Kultur names and titles and symbols describe the nature and character. Beschreiben Namen, Symbolen und Titeln die Person, die der Charakter und die Eigenschaften. It's described like this, so is Jesus the son and the bridegroom. Also Gott der Vater ist so beschrieben und so ist auch Jesus als Bräutigam. It shows us who they really are. Und es zeigt uns, wer sie wirklich sind. I'm going to show you symbols that describe the Holy Spirit, which actually expresses his character. Und ich möchte euch Symbole zeigen, die den Heiligen Geist beschreiben, wie er ist in seinem Charakter. And his work. Und seine Arbeit, was er tut. Okay, bis denn, guten Tag.